Der Planet Erde steht davor, recycelt zu werden. Deine einzige Chance zu überleben, zu evakuieren, ist Schnickschnack zu hören. Eine ziemlich gewichtige Aussage. Ziemlich gewagt im Sinne von Religion. Die meisten, die sich für intelligente Wesen halten, würden sagen, das ist absurd. Was soll alles apokalyptische und prophetische Gerede? Intelligente menschliche Wesen sollten realisieren, dass alles seine Zyklen hat, seine Zeiten, einen Anfang und ein Ende. Zyklen. Wir sagen nicht, dass der Planet Erde sich auf sein Ende zubewegt. Wir sagen, dass der Planet Erde wieder aufbereitet wird und eine neue Chance erhält, dieses großartige Radiomagazin wieder mal zu hören. Du sagst vielleicht, aber laut religiösen Büchern sollte doch jemand anderes kommen und in dieser Endzeit unser Retter sein. Christian sollte doch zurückkehren. Der Name Christian ist vielleicht etwas verwirrend. Oder der Name Andreas. Weil man den Namen Andreas einem Körper gegeben hatte, dessen innewohnender Geist tatsächlich von dem Königreich Gottes stammt. Nun sagen sie vielleicht, das kann ich nicht glauben. Nun, es liegt an ihnen, ob sie das glauben oder nicht. Das ist nicht wichtig für mich, auch wenn ich es begrüßen würde, dass Sie um ihretwegen es glauben. Hallihallo, Hallöle, da draußen an den Empfängsgeräten. Hier spricht die Redaktion Schnickschnack. Ich hoffe, ihr empfängst euch uns gut. Mein werter Name ist Andreas Weber und neben mir sitzt ein völlig erkälteter und fast nicht zum Denken, weniger als sonst noch zum Denken fähiger Christian Hilger. Ich bin aus der Intensivstation für grippekranke Männer gerade geflüchtet, habe mich selbst entlassen. Einen wunderschönen guten Abend und wir haben einen wunderbaren Talkgast heute bei uns. Talkgast? Ja, oder? Na, eine amerikanisiert hier. Ein Sprechgast. Im Pfingsten sind eine wunderbare Gesprächspartnerin. Hallo. Und zwar handelt es sich um Sandra Grimminger. Sie ist Soziologin. Offiziell noch nicht ganz. Mir fehlt noch der Wisch, auf dem es draufsteht. Aber ich bin schon seit mehreren Jahren am Studieren und ich werde das auch noch eine Weile machen. Und ja. Ich schreibe da raus den Wisch halt. Das ist super. Überhaupt kein Problem. Ja. Da brauchst du dann nicht mehr blank. Ja, an der Radio Z-Akademie. Du bist unbedingt Doktorin, oder? Ja, irgendwann. Ja. Eine Doktorin in Spe haben wir zu Gast. Und es ist ja jetzt Dezember, es ist ja die Zeit, wo man so Kürbisse vor die Tür stellt und sich so düster anzieht und Leute erschreckt und verkleidet sich als dicker alter Mann mit weißem Rauschebart zum Beispiel und erschreckt Kinder und sagt dann hier, Kinder, jetzt will ich aber die Süßigkeiten zurück, die ich euch vor ein paar Monaten verschenkt habe. Und Chris, da wird man krank. Da wird man krank in dieser Zeit. Da wird man übelst krank. Da gehen die Nebenhöhlen, die feiern eine Sause. Da sind so viele Viren unterwegs. Und die kommen ja alle von oben, das wissen wir von den Flugzeugen und von den Impfungen, die man da immer... Von den ganzen Meteoriten und den ganzen Scheiß. Ja, aber wir haben ja gelernt, Impfungen sind böse und so. Ja, eben. Ich meine ja, das macht einen ja krank. Deswegen sind ja auch alle immer... Und Viren gibt es auch nicht. Ja, Grippeimpfung ist ja eigentlich nur die Impfung, dass man Grippe bekommt. Mhm. So. Darauf einen schönen Brennnesseltee zum Entschlacken erstmal und jetzt geht's los mit unserem Interview und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, denn wir sprechen heute über Massensuizide im okkulten Kontext. Ist das richtig? Ja, genau. Hoffentlich bleiben wir dabei. Huiuiui. Erzähl uns doch erstmal, was für dich ein Massensuizid ist und erzähl uns, was für dich ein okkulter Kontext ist. Vielleicht kommen wir uns so ein bisschen näher. Okay, also... Der Massensuizid, also ein Suizid ist ja, wenn sich eine Person das Leben nimmt. Das kennt man ja oder kennt es hoffentlich nicht, aber Massensuizid ist, wenn mehrere Personen sich gleichzeitig das Leben nehmen. Und zwar auf eine Art und Weise, auf eine zusammenhängende Art und Weise. Das heißt, man hat da mehrere Personen, die gezielt eben in den Tod gehen und meistens hat das auch einen bestimmten Grund. Mhm. Und was ist der okkulte Kontext für dich? Der okkulte Kontext, also vor allem der kultische Kontext ist... Ich hab mir diese Massensuizide angeschaut, weil ich mir dachte, okay, wie kann das sein, dass Leute, die so eine ganz absurde Ideologie oder so einem ganz absurden Glauben folgen, sogar ihr Leben dafür hingeben? Und im Endeffekt ist dieser kultische Kontext, das ist was Religiöses. Das kannst du abgrenzen von so großen Religionen wie zum Beispiel der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche und dem Islam, andere Religionen. Dadurch, dass es halt öfter neue Bewegungen sind, also die sich erst seit den 50ern ungefähr entwickelt haben. New Religious Movements nennt man das. Ist auch was anderes als eine Sekte. Eine Sekte kommt aus einer Kirche und versucht, die zu reformieren, kommt halt aus dem Alten und versucht da einen neuen Gedanken reinzubringen und alles andere fällt unter diese New Religious Movements. Und Kult ist eigentlich ein ganz blöder Begriff, er ist sehr reißerisch, weil man assoziiert damit halt total viel. Auf dem selbstgebastelten Teufelsaltar der 17-jährigen Dame brennt schon am Nachmittag die Kerzen. Ich weiß nicht, helle Farben vertrage ich auch irgendwie nicht mehr. Ne? Also ich kann weiße Wände und mache mich irgendwie nervös und wahnsinnig, weil ich kann da nicht hingucken. Ne? Black Metal, die brutalste Seite der Rockmusik, ist ihr Rhythmus. Man assoziiert damit irgendwelche Gestalten, die sich Kutten überwerfen und Gesänge in irgendwelchen Kreidekreisen machen und oder Kerzen auch, anzünden. Oder auch Kurt Cobain. Ja, ist der auch ist Kult. Auch Kult, ne? Ja. Oder der Petticoat ist Kult. Also deswegen habe ich dich ja gefragt, ja, was ist es für dich und was bedeutet es in deiner... Also du hast jetzt gerade gemeint, es geht um religiöse Bewegungen. Genau, es geht darum, dass Menschen diese neuen religiösen Bewegungen sich anschließen und einen bestimmten Glauben haben, eine bestimmte Ideologie haben, die einfach konträr zu anderen Ideologien ist und die einen religiösen Hintergrund hat. Und die Abgrenzung passiert bei dir zeitlich einfach, oder? Auch dadurch, also Kirchen sind etabliert, sind gesellschaftlich akzeptiert, sind einfach schon meistens größer, sind vom Staat anerkannt. Dagegen hast du Sekten, die irgendwelche Glaubenserneuerungen innerhalb der Kirchen sind, dann gibt es noch so Zwischendinge und dann gibt es ganz viele neue religiöse Bewegungen, zum Beispiel sowas wie die Hare Krishnas oder die Moonies, wenn man dran denkt, das waren die Leute mit den Massenhochzeiten. Das, was ich mir angeschaut habe mit den Massensuiziden, das waren Extremformen. Das waren wirklich diejenigen, bei denen es einfach absolut eskaliert ist, hinten und vorne. Aber im Endeffekt ist es ist nicht so viel anders als beispielsweise jetzt die esoterische Strickgruppe von nebenan. Nur, dass es halt ein bisschen oder... Über die Stränge schlägt. Ja, und auch in vielen Bereichen über die Stränge schlägt. Ja. Es ist halt eine sehr exklusive Gemeinschaft. Aber es sind fließende Übergänge, wenn ich genau, das so raushöre. Das ist, weil wir können ja kultische Zeichen, kultische Rituale findet man ja eigentlich in jeder Religion zumindest im Ansatz, oder? Also... Ja. Oder gibt es da eine, wir haben unterschiedliche zur normalen, zur Religion, zur anerkannten, wie du sagst, staatlich anerkannt? Also die Frage, warum ist es staatlich anerkannt und ist es... Das ist historisch so gewachsen. Ja, ich meine, wenn du dir anschaust, das Christentum hat ja auch als Kult mit einem Guru angefangen, dem dann irgendwie 12 Jünger hinterhergerannt sind und die geglaubt haben, er kann über Wasser gehen. Eben, und da wäre eben die Frage, das ist das, was mich jetzt als am Anfang gerade interessiert. Mhm. Ich kenne jetzt in der katholischen Kirche keine Massensuizide, aber gibt's die? Hast du schon mal was davon gehört? In der russisch-orthodoxen Kirche gibt es einen Fall von vor vielen, vielen Jahren. Und du kannst dir zum Beispiel die Katharer anschauen. Die haben auch einen Massensuizid begangen. Das war so eine religiöse Gruppe, irgendwann im Mittelalter, die sich selbst ganz stark kasteit haben und in der Askese waren. Und die haben sich auch geopfert auf dem Scheiterhaufen, statt sich zu bekehren. Chris, brennt dir was unter den Fingern, was ja auch schon... Ja, du schaust Nee, ich hör einfach zu. Okay. Ja, der Chris, ich hab vorhin schon gesagt... So was interessiert mich. Der Chris ist einfach nur da, um heute ein bisschen zu husten und ab und zu vielleicht uns auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Ja, nee, ist doch hochinteressant. So. Erzähl uns doch mal die Geschichte einer Sekte, die du betrachtet hast, von wie das so von Startpunkt zu Endpunkt sich entwickelt hat, wo dann am Ende ein Suizid stand. Okay, dann fangen wir doch mal, ich glaube, ich fange einfach mit Jonestown an. Das ist eine sehr bekannte Geschichte. In den 50ern, 60ern in den USA gab es jemanden namens Jim Jones. Das war ein Sohn von einem evangelischen Priester, der dann später selber Priester geworden ist und der angefangen hat zu predigen. Schwarz und Weiß sind beides Menschen. Schwarz und Weiß soll brüderlich, schwesterlich zusammenleben. Das war revolutionär für die Zeit in den USA und er hat auch viele Anfeindungen von außen gekriegt. Also der hatte so eine sehr kommunistische Ansicht. Der wollte eigentlich einen Ort schaffen, wo jung und alt, schwarz und weiß, Männlein und Weiblein gleichberechtigt und in Frieden nebeneinander leben, hat damit auch angefangen, Leute um sich zu scharen. Und die haben dann tatsächlich solche Sachen gemacht, wie Gemeinschaftszentren für alte Leute, wo alte Leute leben können, zu gründen. Und die Leute, die in seiner religiösen Gruppe waren, haben dort eben auch gearbeitet. Der hat eine Suppenküche für Arme eingerichtet, hat einen Ponyhof für behinderte kleine Jungs eingerichtet. Also der hat wirklich viele humanistische Projekte gestartet und war außerdem ein wahnsinnig begabter, charismatischer Redner. der seine Kirchen vollgebracht hat. Und man kennt es ja heute noch von diesen ganzen amerikanischen Superpriestern, die da vorne stehen und denen die Massen folgen. Und bei ihm war es halt ähnlich. Er hat auch Fake-Wunder gewirkt, also hat dann Leute geheilt, hat das auch so ein bisschen inszeniert. Also bis gerade eben hast du ja was erzählt, was irgendwie recht gut klingt. So. Ja. Alle sollen glücklich sein, wir helfen den Armen, wir wollen die Hautfarbe, Trennung abschaffen. Mhm. Ja. Und jetzt sagst du, er hat Wunder gewirkt, hat Fake-Wunder gewirkt, er hat gesagt, ich heile Leute und zeig, wie die aufstehen. Ist da schon der Kipppunkt für dich? Oder sind wir da noch in einem Bereich, wo wir von einer, sagen wir mal, friedlichen, religiösen Gruppe sprechen? In dem Fall würde ich fast schon noch sagen, also den Kipppunkt in dem Sinne weiß ich nicht, ob es so gibt, ob ich diesen moralischen Maßstab überhaupt anlegen will. Okay. Es ist halt, ich finde, es eskaliert ab dem Punkt, wo man einfach wirklich so ganz rigide Lebensweisen hat, wo jemand gegen seinen Willen Dinge tun muss. Also wir sind jetzt in einer Zeit, wo sich Leute zusammentun unter seinem Namen und alles noch eine Anmutung hat von einem, ja, die leben einfach da genau. Unter Dings. Und du kannst dir vorstellen, oder ihr könnt euch vorstellen, in der Zeit in den USA mit seiner Ideologie, er ist halt nicht sonderlich gut angekommen. Und deswegen gab es Anfeindungen von außen, aber auch großen Zulauf, gerade aus der ärmeren, schwärzeren Bevölkerung. Und irgendwann kam dann die Idee, man könnte ja in Französisch-Guyana, das war damals auch noch ein Staat, der pro-kommunistisch war, das muss man ja auch im Hintergrund behalten, Kapitalismus, Kommunismus war in der Zeit mit dem Kalten Krieg in den USA auch so eine Geschichte. Und da war sein Plan dann irgendwann, ein agrarwirtschaftliches Utopia einzurichten, wo die Menschen in Frieden miteinander leben können und also diese ganze schöne, heile Weltgeschichte. Und dann haben die gesagt, uns ist das so wichtig, wir wollen das halt woanders dann machen, wenn das hier nicht geht. Weil es ist halt dort nicht, die hatten auch Angst vor, also so Angst war auch schon immer ein Teil dieser Glaubenssache. Die haben Angst vor der Atombombe gehabt und sie wollten auch, war ja damals auch so ein bisschen in der Luft immer geschwebt, diese Angst. Und die wollten dem auch entkommen, indem sie irgendwo hingehen, wo sie sicher sind, wo sie geschont sind und einfach ihr eigenes Ding machen können. Natürlich kommt es auch immer darauf an, wie du diese Feindschaft, also Anfeindungen von außen, wie du die interpretierst. Jim Jones hat sich sehr leicht gekränkt dann irgendwann gefühlt, am Anfang vielleicht nicht so, aber später schon, als die Medien irgendwie drauf gekommen sind, hey, das könnte ja eine Sekte sein, weil die Leute haben echt viel für ihn gearbeitet und sich ihm sehr verschrieben. Mhm. Und das gemeinsam mit einer Gruppe, die sich die besorgten Angehörigen genannt hat, die auch so ein bisschen in die Richtung gefühlt haben, wo ehemalige seines engeren Kreises dabei waren. Das hat ihn halt so ein bisschen unter Druck gesetzt. Man muss bedenken, Jim Jones hat nicht nur Wunder gefaked, er hat auch so ein paar andere Sachen gemacht, die moralisch höchst zwiespältig sind. Also von Anfang an? Ich würde nicht sagen von Anfang an, aber ihm ist wahrscheinlich irgendwann die Macht zu Kopf gestiegen. Mhm. Irgendwann hatte er halt diese ganzen Menschen, die sich ihm angeboten haben und hat die dann auch sexuell ausgenutzt teilweise. Hat angefangen, selber einen Lebensstil zu pflegen, der so ein bisschen, ja, nicht unbedingt dem entsprochen hat, was er gepredigt hat. Mhm. Ich meine, er selbst war zwar der erste weiße Mann, der in dem Staat damals ein schwarzes Kind adoptiert hat, aber das hält einen nicht davon ab, irgendwie junge Frauen oder Männer, die sich einem zuwenden, nicht doch irgendwie davon zu überzeugen, dass sie jetzt für die große Sache mit ihm ins Bett gehen müssen. Er konnte es natürlich rechtfertigen in seiner Ideologie. Also er war ja derjenige, der schon so weit ist und er bringt den Leuten dadurch was bei. Also da sind schon auch ein paar krumme Dinge gelaufen, aber die Leute haben wirklich an ihn geglaubt und haben ihn als toll gesehen. Und er hat auch dafür gesorgt, dass manche Leute, die ihm bei seinen Fake-Wundern geholfen haben, zum Beispiel Ärzte, die einen falschen Krebs attestiert haben, wo er dann irgendeine Hühnerleber bei einer Heilsession aus jemandem rausgeholt hat, das angeblich das Krebsgeschwür war, der ist danach zum Arzt gegangen und hatte keinen mehr, weil der Arzt war natürlich jemand, der es falsch diagnostiziert hatte. Also, aber wenn der Krebs noch sowas weg ist, Wunder. Ja. Okay, auf alle Fälle, irgendwann sind sie dann tatsächlich dort angekommen in diesem Französisch-Guyana, das an dieser Stelle, die noch überhaupt nicht vorbereitet war für diese vielen Menschen. Es gab natürlich vorher ein paar Leute, die da hingefahren sind, die Hütten aufgebaut haben. Aber ja, auf jeden Fall haben sie da gelebt und am Anfang muss das auch alles ganz schön gewesen sein. Aber irgendwann hat sich dann rausgestellt, der Boden ist nicht im Ansatz so ergiebig, wie man geglaubt hat. Und die Ernährungssituation war einfach schwierig. Außerdem sind dann die einzelnen, ja, also Jim Jones ist immer, man könnte fast sagen, paranoider geworden oder hat immer mehr versucht, da Kontrolle auszuüben. Was vielleicht auch ein Stück weit notwendig war, weil die Leute, die mit ihm da hingegangen sind, stell dir vor, es läuft einfach nicht gut. Du kriegst nicht genug zu essen. Du musst den ganzen Tag hart arbeiten, aber der Boden trägt trotzdem keine Früchte. Du siehst auf einmal deinen Guru, den du für den wiedergeborenen Gott selbst hältst, wie er alltägliche Dinge machen muss, weil die haben ja alle auf dem gleichen Raum gelebt. Der hat seine Wäsche gewaschen, die Leute haben es gesehen. Der ganze Zauber, den dieser Mensch hat, diese ganze Überhöhung, dieses ganze Bewundern, das fällt über die Zeit ab, gerade wenn du unzufrieden bist, wenn das, was dir versprochen wurde, nicht eingehalten wird. Der hat dann zum Beispiel Tag und Nacht irgendwelche Durchsagen laufen lassen. Der hat Fake News gebracht, also Fake News gab es schon damals, im Sinne von, dass er gesagt hat, die Lage in den USA spitzt sich immer weiter zu, der Atomkrieg droht, es ist so, dass KZs gebildet werden, wo Kommunisten oder Kommunismusgläubige und schwarze Menschen reinkommen, weswegen die anderen natürlich auch nicht zurück konnten. Er hat dann auch erzählt, dass er außenrum im Dschungel Wachen positioniert hat, die auf Leute, die fliehen wollen, schießen. Und das ist alles, ist halt graduell gekommen. Mhm. Was er auch gemacht hat, ist, er hat mit den Leuten schon mal seine weißen Nächte geübt. Das ist die weißen Nächte, da hat er die Leute nachts mit Lautsprechern aus dem Bett gerufen und hat denen Limonade vorgesetzt und hat gesagt, sie sollen das jetzt trinken. Die Leute haben es natürlich getrunken und dann hat er gesagt, das war vergiftet. Mhm. Und dann hatten die Leute natürlich erstmal Angst. Und irgendwann hat er gesagt, das war doch nicht vergiftet, das war nur ein Gesinnungstest. Und er hat auch den Leuten gleich vergiftete Getränke gegeben und hat gesagt, das trinkt ihr jetzt und die wussten halt nie, trinke ich jetzt echt das Gift oder ist das wirklich eine Limonade? Ist relativ viel passiert. Mhm. Also es war schon so, dass vorher schon die ganze Zeit diese Bedrohung in der Luft gehangen hat. Mhm. Der kapitalistische amerikanische Staat ist der Leviathan, das Böse, ist quasi die Macht, die Gottes Königreich, also der Gegenspieler, der absolute Antagonist, der Gegenspieler. Während sie die auserwählte Gruppe sind, die das bessere Leben führt, das gottgewandtere Leben und die dann auch nach dem Tod wegen ihrer Lebensführung in das Himmelreich auf Erden gehen, also nach Erden gehen werden, im Jenseits sein werden, während der Rest der Welt untergeht. Dieser Weltuntergang, der hing auch schon die ganze Zeit im Hintergrund. Also das war eine Ideologie, das war ein Glaube, der ganz fest dann auch über die Jahre stärker wurde und verankert war. Und die haben damit gerechnet, dass irgendwann die Welt untergeht. Mhm. Dann kam die Bedrohung von außen dazu, weil irgendwie, es gab ja diese Gruppe besorgter Angehöriger, dann irgendwann hat sich Congressman Leo Ryan angekündigt, dass der dann mit ein paar Journalisten und besorgten Angehörigen, der wurde eigentlich nicht so ernst genommen, wollte aber ein bisschen Publicity, ist dann nach Französisch-Guyana und hat sich da angekündigt und wollte halt mal gucken, wie geht's denn den Leuten wirklich, weil es gab natürlich die Gerüchte, dass es den Leuten schlecht geht, dass die alle hungern müssen. Ob so war oder nicht, da gibt es also von den Zeugen sehr widersprüchliche Berichte, aber es gibt auf alle Fälle Hinweise dahin. Und der ist dann auch gekommen und hat sich das alles angeschaut, was da ist. Die haben dann ein großes Fest vorbereitet und am Anfang hat dieser Congressman einen sehr positiven Eindruck von der ganzen Sache gehabt und hat sich gedacht, hey, hier ist alles gut, hier passiert doch nichts. Das ist alles nur Panikmache, den Leuten, die sind gerne hier, die führen ihr Leben so, wie sie es gerne möchten und eigentlich ist es fast eine echt schöne Gesellschaftsform. Irgendwann gab es dann aber jemanden, der ihm einen Zettel zugesteckt hat. Und auf dem Zettel stand, dass derjenige Hilfe braucht und raus möchte. Mhm. Und dass er Angst hat. Und daraufhin haben die dann weitere gesucht, die sie mitnehmen können. Mhm. Also zurück in die USA. Und das hat natürlich für Panik gesorgt bei Jim Jones. Er hat dann selber Leute mitgeschickt, die bewaffnet waren, diese Delegation wieder zum Flugzeug gebracht haben und hat die dann erschießen lassen. Das war sozusagen der Auslöser fürs Ende? Genau. Dann wurden nämlich alle Leute in dem Pavillon zusammengerufen und es gab, so bin ich überhaupt auf die Arbeit gekommen, auf YouTube kann man sich die letzte Stunde anhören, die ist auf Band aufgezeichnet. Das ist, also da hört man dann wirklich noch die Diskussionen, die da stattfinden und ob es nicht noch eine Rettung gibt und irgendwann ist einfach klar, es gibt keine Rettung mehr. Und der Zeitpunkt ist gekommen und sie wollen lieber stehend sterben als kniend leben und außerdem geht die Welt eh unter, also es ist vorbei. Mhm. Das ist die Apokalypse, die sich jetzt so ankündigt. Und dann sind halt die Mütter vorgegangen, haben ihren Kleinkindern zuerst das Gift gegeben, wieder in der Limonade. und haben dann selber das Gift genommen. Und am Ende des Videos wird es wirklich gespenstisch ruhig. Und Jim Jones hat sich am Ende selber einen Kopfschuss verpasst. Und ja, dann irgendwann kamen Menschen dorthin, um nachzugucken, was da eigentlich gerade los ist, weil die Kongressleute sind ja auch nicht zurückgekommen und standen dann an einem Platz, an diesem Pavillon, wo über 900 Leichen verstreut auf dem Boden waren. Schwarze Haut wegen dem Cyanid, also es ist wirklich tragische Bilder. So, jetzt aber mal zu der Soziologie dahinter. Wir haben jetzt sehr viel eigentlich Historik betrieben eigentlich, ne? Was ziehst du jetzt, wie gehst du jetzt ran? Du hast jetzt da das Thema deiner Arbeit gewählt, du hast jetzt hier das Massensuizid im kultischen Kontext und du hast dir quasi Massensuizide angeschaut, wie wir gerade gehört haben, du hast dich damit eingehend beschäftigt. Wie gehst du jetzt deiner Arbeit danach nach und was hast du für Erkenntnisse jetzt zutage gefördert? Da muss man ja bedenken, bei so einer Arbeit steht immer eine Fragestellung im Hintergrund. Mhm. Und bei mir war die Fragestellung einfach, was bringt Menschen dazu, sich von dem, was sie wissen, wer sie sind, zu lösen und dann so drastische Dinge wie einen Massensuizid zu begehen. Mhm. Also ich habe einfach das plakativste, schockierendste genommen. Ich hätte genauso gut fragen können, warum bleiben Frauen in Beziehungen, in denen sie geschlagen werden? Oder warum gehen Menschen freiwillig in den Krieg, wo sie wissen, dass auf sie geschossen wird? Einfach dieser Schritt, den man geht, hin zu, ich bringe das exklusive Opfer, also das absolute, endgültige Opfer für irgendwas, woran ich glaube. Ich habe mir dann eben angeschaut, einerseits so ein bisschen, was ist überhaupt ein Massensuizid? Natürlich habe ich mir die religiösen Bewegungen angeguckt, aber dann, warum schockiert uns das überhaupt so? Und habe mir dann natürlich ganz stark angeschaut, wie sind die Dynamiken dahinter? Also was muss gegeben sein? Ist es eine Gehirnwäsche? Ist es keine? Ist es, dass die Leute einem charismatischen Guru total verfallen sind? Welche Kräfte wirken auf die? Welche wirken auf den Guru? Was ist die Macht der Situation? Was ist die Macht der Gruppe? Also ich habe bewusst diese psychologischen Einflüsse so ein bisschen ausgeklammert, diese individuelle Prädisposition, weil ich finde, dass man sich damit einfach zu leicht macht. Man sieht sowas, so ein Phänomen und sieht dann, dass irgendwelche Individuen, die ja sowieso krank sind, weil sonst geht man ja nicht in so eine Gruppe, stimmt übrigens nicht, psychisch Gesunde halten es besser in solchen Gruppen aus und gehen da auch öfter rein, auf alle Fälle indem man das so labelt und indem man sagt, die wurden alle Gehirn gewaschen und haben keine eigene Verantwortung mehr getragen, konnten keine Entscheidungen mehr treffen, sind das die anderen? Sind das irgendwelche Spinner? Sind das irgendwelche Idioten? Und man nimmt sich selber die Verantwortung ein Stück weit weg. Aber es könnte ja auch sein, dass es ein persönlicher Erklärungsversuch ist, weil man es selber nicht begreifen kann. Ja, es ist auch der Erklärungsversuch, also das typische Erklärungsmuster, das da immer wieder angewandt wird. Was dabei aber gerne übersehen wird, ist, dass es in vielen Kulturen und Zeiten immer wieder Dinge gibt, die aus unserer heutigen Sicht absolut irrational erscheinen und wo Dinge, von denen man eine Gänsehaut kriegt, unter der Vorstellung des Normalen gemacht werden. Es reicht ja, muss man nicht mal in der Zeit zurückreisen. Ich glaube, es reicht schon, wenn man kulturell guckt, wie die Unterschiede sind zum Teil. Also, dass einfach ein kulturelles Vorstellungsmuster einfach anders sein kann woanders und dass man es schwer hat, aus einer sehr, weiß ich nicht, sehr lang funktionierenden Kultur heraus, also wie unsere westliche oder sogar europäische, etwas anderes zu begreifen und auch als normal in Anführungsstrichen zu akzeptieren. Ich denke, das genau ist das, worauf du hinaus willst. Genau das. Okay. Vor allem, das hast du auch in kleinen Subkulturen, das hast du in sehr vielen separaten Bereichen. Vor allem, das wird ganz deutlich, wenn irgendein Extremismus im Spiel ist. Aber das ist eben auch hier der Fall. Und ich habe mir dann zum Beispiel angeschaut, was sind das für Mechanismen, die da greifen? Warum ändern Leute ihr Denken so radikal? Und natürlich habe ich mir dann erstmal angeschaut, was passiert eigentlich bei einer Gehirnwäsche. Das ist ja so ein plakativer Begriff. Da gab es eine Studie, wo man sich angeguckt hat, wie das in chinesischen Gefangenenlagern, in den Kommunismus-Gefangenenlagern damals passiert ist, wo sie jahrelang daran gearbeitet haben, die Psyche von Leuten zu brechen und denen dann andere Doktrinen einzuimpfen. Hat sich aber herausgestellt, dass wenn man das so macht, dass man, also egal wie sehr man das versucht, man wird nur einen sehr geringen Teil der Leute dazu bringen, dass die dauerhaft diese neuen Doktrinen auch annehmen, weil sie einfach dazu gezwungen werden, weil sie einen inneren Widerstand dagegen haben. Und das ist genau der Punkt, wo auch die Freiwilligkeit so ein bisschen ins Spiel kommt, auch wenn man vielleicht nicht absehen kann, wozu es führt. Aber diese komplette Umpolung, die erreichst du nur dann, wenn du auch wirklich, wenn du dich drauf einlässt und wenn du dran arbeiten möchtest. Wenn du... Also du stellst quasi, deine These ist quasi, es gibt diese Gehirnwäsche, wo jemand einfach gegen seinen Willen umgedreht wird. Gibt es so nicht, funktioniert genau. So nicht. Das ist deine These. Nicht die Hauptthese in der Arbeit. Ja, aber eine deiner Thesen. Eine der Thesen. Ja. Okay, und du bist der Meinung, dass man das erstmal mit einer Freiwilligkeit anfangen müsste, wenn man denn eine Gehirnwäsche in Anführungsstrichen vornehmen will. Ja, so. Das ist, die finden halt in der Gruppe Gemeinschaft, die finden in der Gruppe, sind sie plötzlich wichtig. Dann steigen sie immer weiter in den engeren Kreis auf und erfahren neue Geheimnisse und neue Wahrheiten. Zum Beispiel... dass sie in Wahrheit, das hatten wir bei den Sonnentemplern, das ist eine andere Gruppe, da gab es einen kleinen engeren Kreis, der hat dann ganz abgeschottet gelebt oder eben in dieser sogenannten Pyramide gelebt. Das waren so Templer. Das ist wie auf den Cornflakes-Packungen, die Ernährungspyramide. Eine Hierarchie. Ja, unten ist da, etwa, genau. Unten sind die Kohlenhydrate und oben ist das leckere, gute Gemüse. Genau, und das leckere, gute Gemüse, nee, andersrum. Ja. Andersrum. Nee. Ach so, ja, selbst. Genau. Ja, genau. Mehr gutes, man soll, Gemüse. Ja, stimmt, ja, unten ist das Gemüse und oben aber ist die exklusiven Öle, die dürfen nur die Leute, die sich leisten können, essen. Ja, genau. Okay. Also das Gemüse hat quasi. Wo waren wir das stehen? Gibt Geld. Das Gemüse gibt das Geld und am Ende ist die Kelloggs-Packung. Genau. Nee, Quatsch, die Süßigkeiten, die Gummibärchen essen am Ende. Zucker und Fett und sowas, ja. Das ist nur für den inneren Kreis reserviert. Ja. Das sind die Wahrheiten, die sie dann gefüttert kriegen. Okay. Und so war das bei den Sonnentemplern. Ja, genau. Nein. Auf alle Fälle lebten die in etwas, das Pyramide hieß. Okay. Was würdest du jetzt sagen, warum gehen solche Leute hier? Erstens, welche der Idee? Zweitens, weil sie vielleicht dann sagen, okay, da muss ich selber nichts mehr denken, wenn ich so einen Guru habe. Ja, für manche ist das vielleicht auch, aber eigentlich, also es gibt ja, man gerade jüngere Leute oder Leute, die in einer Umbruchssituation sind, orientieren sich anders. Und schau dich mal in deinem Umfeld um. Es gibt Leute, die gehen zu allen möglichen Bewegungen, die nehmen alle möglichen Gedanken an. Du hast Leute, die werden religiös, dann hast du Leute, die gehen in irgendwelche ESO-Clubs, dann hast du Leute, die schließen sich irgendeinem Verband an für Heimatziegenzucht. Ja, oder Seidemalerei oder sowas. Genau. Es ist zwar nicht unbedingt dasselbe, aber manche Leute suchen sich halt irgendwie eine Gruppe, bei der sie sich aufgehoben fühlen sich, also werden aktiv, fühlen sich besonders, fühlen sich wichtig, gehören dann irgendwann zu einem elitären, exklusiven Kreis, sind von anderen Leuten umgeben, die an die gleiche Sache glauben wie sie. Also es ist ja auch schön, wenn du dann feststellst, ich gehöre jetzt hier dazu und das ist eine besondere Gruppe, also nicht irgendeine Gruppe, sondern eine besondere Gruppe. Wir haben die einzig wahre Wahrheit gepachtet und dann hast du die Außenwelt, weil per se, die Leute fangen natürlich auch irgendwann an zu missionieren und da stoßen sie immer wieder auf Widerspruch und werden nicht unbedingt angenommen und die Außenwelt, die je radikaler so eine Gruppe ist, desto mehr kriegen die auch zu hören, ja, sagt mal, ihr wollt uns erzählen, ihr habt die wahre Wahrheit, ihr spinnt doch. Und das bestärkt ja eigentlich nur darin, dass die Außenwelt schlecht ist, ja. Und dass man umso mehr zusammenhalten muss. Und dann wird es immer, es spiralt sich quasi. Genau. Also es fängt an mit einer kleinen Gruppe, wie wir jetzt bei Jim Jones hatten am Anfang. Wir gehören zusammen, wir sind Brüder und Schwestern und alles ist gut, weil wir eine Idee haben. Genau. Und je mehr Widerstand von außen kommt, desto mehr muss man sich von außen auch abschotten. Und je mehr man sich abschottet, desto aggressiver wird das auch im Inneren durchgesetzt. Richtig. Ja. Sieht man ja eigentlich an dieser Geschichte recht gut. Ja. Das ist das. Und eine andere Erkenntnis, also was mir ganz wichtig ist, ist einfach der Punkt, es hat absolut Sinn gemacht von innen heraus. Stell dir vor, du weißt, die Welt wird untergehen. Das ist für dich ein Fakt. Mhm. Das ist, du nimmst das an und du glaubst da wirklich dran. Und du weißt, ja, wobei die Zeiten ja damals also so waren. Ja, aber das nicht nur bei Jim Jones, es ist auch, es gab eine andere Gruppe, die hat sich im Schweif von Hail Bob ist ein Raumschiff geschwebt und auf dieses Raumschiff sind sie mit ihren, also das war das Level Above Human, da sind sie dann mit ihrem Körper draufgegangen, nachdem sie ihre Shell, also quasi ihr Fahrzeug verlassen hatten und haben dann ihre Existenz in einer höheren Ebene weitergeführt, weil die Erde von Luzi und seinen Fehlinformationsviren korrumpiert war. Auf jeden Fall, bei denen war es auch so, die sind fest davon ausgegangen, dieser Tag kommt, die Welt wird untergehen. Der Guru hat gesagt, wann es ist. Und wenn du glaubst, du kannst durch deine Selbstentleibung, dadurch, dass du deinen Körper zurücklässt, deine ewige unsterbliche Seele retten, Ich meine, dann ist die Option klar, oder? Dann machst du es oder du brennst im Höllenfeuer. Mhm. Und von dem her, von innen heraus, macht das wirklich Sinn. Das mag von außen noch so absurd scheinen, aber wenn man erstmal an Dinge glaubt, dann ist man von denen überzeugt. Du brauchst nur mal mit Fundamentalisten zu diskutieren, die keine Fakten sehen wollen oder die glauben, sie haben die Fakten und die anderen nicht. Mhm. Also ist natürlich ein sehr radikaler Schritt, aber der ist, finde ich, mehr aus der Dynamik daraus zu erklären, als daraus, dass es einen Guru gab und dass es eine Sekte war oder ein Kult. Ist ja auch klar, wenn man es verstehen will, muss man auch von innen drauf gucken, sonst sieht es von außen wie ein Zerrbild aus. Weil man ja auch von außen nicht das mitbekommt, wie es innen ist. So, weil die sich auch abschotten. Mhm. Ich meine, wenn Menschen etwas für real halten, dann werden sie so handeln, dass die Konsequenzen real sind. Mhm. Wenn ich glaube, es regnet draußen, egal ob die Sonne scheint, ich habe meinen Rollo und da werde ich einen Regenschirm mitnehmen und dann stehe ich mit dem Regenschirm draußen. Ja. Und was ich ganz wichtig finde, ist, wir glauben immer, wir haben den gesunden Menschenverstand gepachtet, wir glauben immer, wir haben alles, alles, was wir tun, ist so unglaublich selbstverständlich, aber es ist so wahnsinnig konstruiert und relativ. Es ist, warum gehen wir in die Schule? Wir gehen in die Schule, weil wir das von den vorherigen Generationen so mitgekriegt haben, weil man das halt einfach macht. Aber es ist nur eine Form und sie ist optional. Und was auch noch vielleicht so ein Punkt ist, den ich da, der so ursprünglich zu der Fragestellung geführt hat, ist, wir glauben immer, wir sind so unglaublich kontrolliert und unsere Persönlichkeit entscheidet über alles. Aber manchmal ist es halt auch einfach die Situation, die Logik von der Situation, die Notwendigkeit, die drin steckt und die Dynamik, die dazu führt, dass Dinge passieren. Hat man auch in der Psychologie untersucht mit dem Milgram-Experiment, Stanford Prison-Experiment, wo Leute halt einfach, die als die netten Nachbarn von nebenan gesehen wurden, grausame Gefängniswärter geworden sind oder einfach Stromschläge bis zum Todesstoß verteilt haben, weil ein Mann im weißen Kittel das gesagt hat. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt, dass diese Urteile, die man da fällt, dass die ein bisschen vorschnell manchmal sind oder vielleicht auch nicht, sie sind nötig, weil man muss sich ja irgendwie seine Selbstverständlichkeiten halten, weil du musst solche Dinge abwerten, damit du selber sie als schlecht erkennen kannst und deine Normen hochhalten kannst und sagen kannst, das ist richtig, das ist falsch. Aber man wird sehr leicht ein Opfer davon, dass man drauf reinfällt, dass es absolut klar ist, was richtig und was falsch ist. Okay. Sind wir da beim moralischen Relativismus angekommen? Ja, ein bisschen. Vielleicht, möglicherweise, unter Umständen. Gegebenenfalls. Okay. Eventuell. Chris, du schaust sehr besorgt aus. Bist du ein besorgter Angehöriger? Ich bin hochinteressiert. Also ich höre dir ganz so. Schön. Oh Gott. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übler. Wollen wir einen Witz hören? Aus deinem Witzbuch da oder was? Hast du dein Witzbuch dabei? Es kommt der Witz der Woche. Ein Impfwitz? Es gibt einen Witz. Ja, ein Impfwitz passt ja doch jetzt da, oder? Hast du da was vorbereitet? Nee, ich habe nichts vorbereitet. Ich erzähle es immer wieder gerne. Ich habe das Witzbuch für Jungen. Du musst dann lachen. Aus den 60er Jahren. Okay. Und es ist einfach gedacht als kleine Auflockerung, wenn man jetzt über Massensuizide spricht zum Beispiel, dann kann so ein kleiner Witz für Jungen nicht schaden, um einen wieder auf den Boden der vermeintlichen Tatsachen zu holen. Es gibt nämlich so eine Witzsekte, hat es damals gegeben zu der Zeit und die haben Bücher rausgebracht. Haben die sich totgelacht am Ende? Da draus kommt jetzt ein Witz praktisch. Ja. Okay, dann huldigen wir mal den Kult des Witzes. Zum Thema. Also, der dufte Witz kommt jetzt. Der Lehrer zu Toni. Nenne mir 5 Tiere in Afrika. Daraufhin Toni, wie aus der Pistole geschossen. 2 Giraffen und 3 Löwen. Toni ist ein schlauer Kerl, ne? Wahnsinn. Wir können natürlich auch hier wieder mal in Richtung Verschwörungstheorien gehen. Oh, gerne. Dann frage ich doch mal wieder so ein bisschen gelabert, was interessiert dich zurzeit? Welche Verschwörungstheorie ist zurzeit dein Favorit von Interesse her? Ja. Also von Interesse her ist meine Verschwörungstheorie, die ich momentan schaue ich mir die Impfgegner so ein bisschen an. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz, ganz, ganz, ganz spannende Bewegung, weil das ist auch was im ersten Moment total irrsinnig scheint, wenn du halt zu den Leuten gehörst, die damit aufgewachsen sind, die das Impfen gut ist. Mhm. Und dann kommen irgendwelche Leute daher, die sagen, nein, ich impfe meine Kinder nicht und ich bin da jetzt stur und ich mache das nicht. Mhm. Und du denkst dir, ja, aber Herdenimmunität, wenn die Menschen nicht durchgeimpft sind, dann was ist da mit den Leuten, die eine Chemo hinter sich haben? Was ist mit den Säuglingen? Was ist mit den alten Leuten oder denen, die nicht geimpft werden können? Spinnt ihr? Ja. Aber die Leute sind halt fest davon überzeugt, dass Impfen wirklich ganz schlimme Schäden macht. Also du bist ja jemand, du, wie wir vorhin schon gesehen haben, du schaust dir die Dinge eigentlich gerne auch von innen an. Ja. Und du bist auch nicht jemand, der sagt, ja, das muss so sein, ja, das ist so richtig, das ist so falsch. Du warst ja vorhin auch der Meinung, dass man nicht, dass man die Wirklichkeit schon trennen muss und für die Leute ist das so und so weiter. Aber trotzdem scheinst du ja auch davon überzeugt zu sein, dass die Impfung das, der richtige Weg ist. Ja. Hier kommt die Frage ins Spiel, wo müsste man hier moralische Grenzen einziehen? Wie siehst du dieses Spannungsverhältnis da? Okay, ich muss noch ganz kurz was zur Ergänzung sagen, weil warum ich es als Verschwörungstheorie sehe, weil das, glaube ich, muss ich nochmal rausstreichen, weil das kam bisher nicht. Das Problem daran ist einfach, natürlich, die glauben, Impfungen machen krank. Und irgendjemand muss ein Interesse dran haben, weil Impfungen wirken ja auch nicht. Man sieht es ja daran, dass andere Leute, die geimpft worden sind, schon noch, also auch krank werden. Und wenn Impfungen dazu da sind, Leute krank zu machen, oder wenn Impfungen Leute krank machen, aber keine positive Wirkung haben, dann muss es irgendwie einen Grund dafür geben. Und der Grund ist, weil die Pharmaindustrie Geld verdienen will. Und der Grund ist, weil die auch nicht ihr Gesicht riskieren können. Und der Grund ist natürlich, weil die Massen beeinflusst werden sollen und stillgehalten werden sollen. Und ab dem Punkt wird es halt so ein bisschen spooky. Und da würde ich dann auch die Linie ziehen. In dem Punkt, wo man anderen Menschen massiv schadet oder wo man in Kauf nimmt, Menschen zu schaden. Oder wo eine bestimmte Gruppe auf eine Art und Weise abgewertet wird, dass es in Ordnung ist, denen Gewalt anzutun. Bei den Impfgegnern zum Beispiel. Es geht ja auch darum, impfe ich meine Kinder. Zum Teil auch die ja selber noch nicht die Verfassung haben, selbst zu entscheiden. Ja. Ich finde, für mich wäre da der Punkt, wo man sagt, es muss, wenn Gefährdung da ist, derjenige das alles freiwillig machen. Also wenn sich Erwachsene nicht impfen, weil sie sagen, ich will das nicht, das schadet mir oder was weiß ich, ich werde hier irgendwie umgedreht. Ja, es ist halt schwierig. Weißt du, wer hat recht? Das ist halt immer so. Ich persönlich, ich habe eine sehr wissenschaftliche Prägung. Ich stehe natürlich auf meiner Seite, aber auf der anderen Seite sehe ich auch, dass diese Leute wirklich ernsthafte Sorgen und Nöte haben. Die kriegen, wenn sie sich in irgendwelchen Internetgruppen rumtreiben, permanent Bilder von irgendwelchen Kindern, die Impfschäden gekriegt haben. Die glauben, ich bin mit 1,5 geimpft worden, seitdem habe ich Diabetes, in der Zeit hat sich das entwickelt. Da muss eine Kausalität sein, die verwechseln Korrelation und Kausalität. Und für die ist es halt wirklich, wirklich real. Und deswegen finde ich es einfach wahnsinnig schwer, dass du da kannst du nicht wirklich diesen Trennstrich ziehen, weil du kannst nicht endgültig festlegen, was stimmt nicht. Aber was wäre denn, hast du eine Idee, wenn jetzt mit einem, also du bist ja jetzt erstmal die Beobachterin der Sache, als aus deiner Arbeit heraus, aber wenn du jetzt mal aus dieser Beobachtungsposition herausgehst, wie würdest du mit einem Impfgegner sprechen, wenn du mit ihm diskutieren würdest, was würdest du dem sagen? Ich würde ihm sagen, hey, ich weiß, du glaubst an Glauboli und Homöopathie. Impfen ist was total Tolles. Das bringt deine feinenergetischen, feinstofflichen Wellen auf eine Länge und schult dein Immunsystem auf eine Art und Weise, die dafür sorgt, dass es gegen Krankheiten gewappnet ist. Ich würde nicht mit Fakten kommen, ich würde nicht mit wissenschaftlichem Brimborium ankommen. Ich würde die Sprache dieser Leute wählen und würde es ihnen in ihrer eigenen Sprache verkaufen. Und dann hätte ich vielleicht nicht diesen Grabenkrieg, den es da gibt. Das ist interessant, weil ich glaube, das ist ein Ansatz, den fast niemand erfahren würde. Ja, die meisten Leute würden sagen, ja, wir müssen immer wieder die Fakten bestärken. Wir sagen, hier, wir das hilft aber nichts, weil die haben ihre eigenen Fakten. Machst du damit die Sache nicht vielleicht auch schlimmer auf einer anderen Seite, weil du die Leute dabei bestärkst, bei dem, wie sie denken? Oder bist du der Meinung, die sind so festgefahren, dass es gar nicht, möglich ist, irgendwie, so hört sich das gerade an? Ich glaube, es ist halt eine Frage, heutzutage sind Fakten nicht Fakten, sondern Fakten sind Werteinstellung, Glauben und die Fakten, die du dir aus dem Potpourri verschiedener Studien und Fakten raussuchst. Mhm. Ich meine, die argumentieren ja auch mit wissenschaftlichen Studien. Ja. Die können teilweise nicht unterscheiden, ist es eine gute Quelle, ist es eine schlechte Quelle, ist die Studie glaubhaft oder nicht. Aber manche Studien sagen ja auch das, was sie haben wollen und die suchen sich das dann raus. Du kannst es einfach nicht. Die Leute sind davon überzeugt. Und wenn du jemanden, der an, ich weiß nicht was, glaubt, wenn du dem einreden willst, nein, das gibt's gar nicht, woran du glaubst, schau mal, ich habe hier das, dann, und die sind sofort davon überzeugt, wenn du denen eine Studie hinschmeißt, die belegt, dass Impfen nicht das macht, was sie denken, dann sagen die, ja, natürlich, aber du bist von der Pharmaindustrie beeinflusst. Du kommst da nicht durch. Das ist, du musst mit denen auf eine Ebene gehen. Du musst quasi deren Prämissen akzeptieren, wenn du sie von was überzeugen wirst und sie ansonsten ihr Ding machen lassen. Weil sonst kommst du da nicht dran. Ansonsten hast du diese Abschottung. Von vorne bis hinten. demnach ist es halt eine Glaubensfrage und du kannst den Leuten nicht ihren Glauben nehmen. Das funktioniert nicht. Je mehr du in irgendwas drinnen bist und je mehr du von außen gesagt, also angefeindet wirst, desto mehr wirst du dich da drin verschanzen und desto mehr bist du gegen die Außengruppe und wertest die ab und wertest dich dadurch auf. Okay. Ich verstehe. Also du plädierst ein bisschen dafür, die Innenansicht mehr zu wählen. Ja, genau. Weil wenn du willst, dass die was tun, zum Beispiel impfen, oder wenn du willst, dass sie was tun, zum Beispiel Kinder auf eine Schule schicken, dann musst du es ihnen in ihren eigenen Worten glaubhaft machen. Anders geht's nicht. Okay. Nach meiner Einschätzung haben wir sehr lang in einer Zeit gelebt, so im 20. Jahrhundert, wo Wissenschaft einfach, man immer sehen konnte, es gibt immer den nächsten Durchbruch. Hier Flug zum Mond, die Entdeckung, ich kann das erfahren, es ist immer Schritt für Schritt und wir sind dadurch, dass wir exponentiell die Erkenntnisse und immer mehr Leute auch involviert sind, Wissenschaftler, es wird immer mehr global zusammengearbeitet, es wird immer schwieriger, das zu durchblicken, was genau passiert und auch immer mehr Widersprüchliches tritt zutage, weil Sachen, die im 20. Jahrhundert vielleicht als absolute Wahrheit darstellen, werden jetzt in Frage gestellt. Und ich habe immer das Gefühl, es geht um eine gewisse Verwirrung bei der ganzen Sache auch. Ein Faktor, ja. Ich hätte jetzt die Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel im Internet mit jemandem diskutieren würde, der Impfgegner ist und ihm sagen würde, hör zu, dein Energiehaushalt, dem hilft es, da sind der und der Stoff drin, der bringt dir das Ganze wieder, der macht dein Wurzelchakra wieder sauber. Dann bin ich ein Spiegel. Für dieses Gedankenmuster und der Nächste, der es liest zum Beispiel, wird wieder noch Verzerrteres, weil ich muss das ja verzerren, das Ganze, um es in diese Richtung zu bringen. Und dadurch, wenn das alle so machen würden, dann würden wir in einer komplett, also dann wird es noch chaotischer werden, weil sich halt alles irgendwie überall drin wiederfindet. Aber sie würden wenigstens impfen. Sie würden impfen, aber beim nächsten Problem. Findest du wieder eine Lösung? Ja. Nee, ich meine. Aber dann hast du auch einen gewissen, dann hast du auch eine gewisse, dann fängst du nämlich an, in einer Gruppe zu leben, die Wahrheit, in Anführungsstrichen, die auch immer wieder hinterfragbar ist, hochhält, aber nach außen hin was ganz anderes erzählt. Dann sind wir fast schon wieder in einem Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Es gibt ja viele Argumente gegen die Wissenschaft. Es ist ja nicht nur, dass es alles verwirrend und unübersichtlich ist, gerade für Laien, die noch nie ein Paper gelesen haben und nicht wissen, was da drin steht in solchen wissenschaftlichen Artikeln. Oder die ganzen Fachwörter, das ist einfach nicht massentauglich geschrieben, das ist schon mal das eine. Aber es ist halt auch, die Wissenschaft, der wird ja auch vorgeworfen, sie entzaubere alles und sie könne nicht alles messen. Und wie willst du bestimmte... Also die Esoteriker argumentieren ja immer damit, Feinstofflichkeit zum Beispiel, die gibt's, aber die Wissenschaft kann die nicht messen und die ist so verbohrt und die will das nicht sehen und die will das alles unterdrücken und das sind ja Dinge, das sind wirklich deren Glaubenssätze. Warum gibt's keine Wissenschaftskult? Es gibt zum Beispiel, also ja, schwierig, es gibt zum Beispiel die Skeptiker. Also die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Erforschung von Parawissenschaften, die solche Leute wie, also die diese ganzen seltsamen Kulte und Ideologien und Verschwörungstheorien im esoterischen Bereich untersucht. Und wenn du denen zuhörst, hast du manchmal auch das Gefühl, dass die so ein bisschen was Religiöses haben. Aha. Meinst du, du könntest am Ende deines Weges ein Buch schreiben, das mir Schritt für Schritt erklärt, wie ich ein ideologisches System aufziehe und zwar erstmal mit einer Grundideologie anfange und dann bis zum letzten Ast mit den ganzen Ritualen, mit den Zeichen. Meinst du, man könnte da so ein 101 schreiben? Das wäre meine Abschlussfrage gewesen. zum Beispiel, dass du so ein, was würdest du neuen Sektengründern raten? Okay. Damit sie Fehler vermeiden. Fehler sind ja da vermeidbar. Man hat ja jetzt aufgrund der Geschichte, sieht man ja, was ist verkehrt gelaufen. Und wenn man dann Fehler einfach aufdeckt, kann man... Man lernt nicht aus der Geschichte, das lernen wir aus der kann Geschichte. Kann man ja sagen, okay, du sollst vielleicht jetzt... Ja, das okay. Das nicht machen. Zwei verschiedene Fragen. Ja, nee, mir, eigentlich nicht. Doch, ich finde, die eine geht die andere über. Die eine ist sehr abstrakt. Die gehen ineinander über, ja. Ich könnte so ein Buch schreiben, definitiv, und das würde mir wahrscheinlich auch wahnsinnig Spaß machen. Ich glaube, es wird sich auch verkaufen, tatsächlich. Ja, ich würde es kaufen, zum Beispiel. Okay. Und das andere, ja, ich kann nicht zum Guru coachen. Hauptfehler? Einfach. Ein Hauptfehler ist, dass du es nicht durchhältst. Dass du Leute auf gleicher Ebene sehen willst. Wenn du Guru wirst, dann musst du damit leben können. Also erstmal musst du wahnsinnig kreativ sein. Du musst auf alles eine Antwort haben. Du musst begründen können, warum tue ich das jetzt? Du kannst dir die Argumente auch vorher zurechtlegen oder woanders abkupfern. Da musst du nicht so kreativ sein. Mhm. Aber ich stelle mir Guru sein wahnsinnig schwierig vor. Du musst die ganze Zeit in deiner Rolle bleiben. Du darfst da nicht rausfallen. Wenn du dann irgendwie dich mit Tante Erna am Telefon streitest oder deiner Mama sagst, ja, okay, Mama, ich komme um 14 Uhr zum Essen, dann war es das mit dem Guru sein. Hat sich's ausgegurut dann praktisch. Dann nehmen die dich nicht mehr ernst. Ja. Und du musst halt die ganze Zeit diese Überlegenheit darstellen und darfst nicht sorry, mit meine Mutter. Auf die Ebene gehen. Okay, also man muss standhaft sein. Ja. Muss man von seiner Sache überzeugt sein? Oder? Oh, kann man. Ich glaube, das ist optional. Entweder musst du verdammt gut im Bullshit reden sein und das überzeugt rüberbringen ja, können. Das kriegt der Chris hin, okay. Aber halt auch konsequent immer dasselbe sagen. Ja, ja. Und es darf dir auch nichts ausmachen, dass du Leute anschmierst. Oder idealerweise bist du von dem überzeugt, was du sagst. Aber das sind zwei Möglichkeiten, die beiden zum Ziel führen, scheinbar. Und, genau, und einen Zwischenweg gibt es auch noch, dass du von der Sache überzeugt bist, aber es den Leuten, die ja dumm sind, zumindest glaubslos, in solchen Worten erklärst, dass sie es auch verstehen. So, dass es halt irgendwie, dann machst du halt ein bisschen Hokuspokus außenrum und dann... Das wäre für dich nichts, Andreas. Aber meinst du... Jetzt die Frage von Chris ein bisschen weitergeführt, nicht nur jetzt auf Chris möchte Guru werden, sondern das mit dem Fehler ist gar nicht so schlecht, finde ich, weil mich vorhin schon die ganze Zeit die Frage im Kopf rumsprang. Meinst du, oder gibt es das vielleicht? Hast du was mitbekommen bei deiner Recherche, dass sowas auch funktioniert und zwar ohne Massensuizid, sondern ja, natürlich. Und im Einklang sogar mit der Außenwelt? Teilweise. Kennst du da ein Beispiel? Oder? Im Einklang mit der Außenwelt ist halt immer ein bisschen schwierig, weil damit du Leute binden kannst, musst du ihnen was bieten, was sie in der Außenwelt, also du kannst nicht mit, einem ganz normalen Leben daherkommen. Du musst irgendwas, denen das Gefühl geben, sie machen jetzt was Besonderes, was Wichtiges. Und da gibt es natürlich Dinge, zum Beispiel im Einklang mit der Außenwelt, wenn du dich jetzt einer Tierschutzorganisation anschließt. Das ist zwar nochmal was anderes als jetzt so, aber die haben auch ihre bestimmten anders gefassten Rituale, die haben auch ihre Ideologien und sind halt auch eine Gruppe, die sehr verschworen ist, aber es wird von der Gesellschaft eher für gut befunden teilweise. Mhm. Also wenn du dann irgendwelche Bilder von irgendwelchen Schlachthöfen zeigst, die werden von Veganern auf der ganzen Welt missionarisch geteilt, das ist mehr im Einklang mit der Gesellschaft. Die müssen sich natürlich auch abschotten, weil sie was Illegales tun, wenn sie da einbrechen. Und also zumindest die extremen Zweige dieser Organisation. Ja. Ja, würdest du das jetzt schon als Sekten? Der Unterschied ist, sie sind nicht religiös, aber ich halte das alles... Ich halte auch Linksextremismus, Rechtsextremismus, alles, okay, wo du sowas hast, für relativ ähnlich. Nur, dass du bei solchen Dingen halt eher nochmal jemanden hast, der vorsteht und dem man hörig ist, wobei das in anderen Gruppierungen auch so sein kann. Also, ich meine, schau mal, es gibt tausende von Seminaren über, finde dein inneres Kind, und dann gibt es Leute, die schreiben da Bücher, oder wenn du dir die Impfgegner anschaust, die haben auch so ihre ein, zwei Koryphäen, die dann irgendwelche Vorträge halten, die dann hoch gehypt werden. Ist eine andere Form. Also ist nicht so abgeschottet. Chris, du wolltest doch was sagen. Hoffentlich hast du es aufgeschrieben, denn das war bestimmt eine höhere Weisheit, die wir jetzt mitbekommen hätten. Das war mit Sicherheit eine höhere Weisheit. Erleuchte uns. Vergessen. Ach Mann, immer wieder dasselbe. Also so wird es nichts mit dem Prophetentum. Es ist halt immer so, du wirst ja geboren und dann sind deine Lebensabschnitte sind ja vorgegeben. Im wirst größer, gehst in den Kindergarten, gehst in die Schule. Ja. Dann machst du deinen Abschluss, machst verschiedene Dinge. Das ist alles normal, für einen Großteil der Gesellschaft normal. Und alles, was außerhalb dieser Norm ist, ist halt unnormal. Ja. Und ich glaube, das sind halt so Sachen, die Sekten haben ja irgendwo ein Ziel. Mhm. Ja, oder haben eine andere Meinung oder gehen jetzt in eine andere Richtung wie die normale Gesellschaft. Genau. Und so kann man das, glaube ich, abschließend. Ja. Also es ist außerhalb der Norm einfach, oder was man für normal hält. So in etwa. Es ist halt natürlich noch die Frage, wie extrem wird es, ab wann ist es gefährlich. Genau, aber ja, man darf auch nicht vergessen, auch Dinge, die außerhalb der Norm liegen, zum Beispiel sowas wie Massenselbstmorde, haben ihren Zweck für die Gesellschaft. Mhm. Und zwar... Mhm. Anhand dieses Negativbeispiels, anhand dadurch, dass einfach diese Normen massiv gebrochen werden und alle schockiert sind, bestätigt man sich, dass diese Normen überhaupt noch gelten, dass sie normal sind, dass sie da sind. Und deswegen hat, auch wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, ich habe damit eine Funktion, weil eine Mutter mit einem Finger auf mich deuten kann und sagen kann, schau Kind, so macht man es nicht. Das ist schlecht, das ist böse. Und ähnlich ist es halt auch, es hält die Gesellschaft zusammen im Endeffekt, weil es rausfällt und weil man es verurteilen kann. Und deswegen muss es auch ein Stück weit verurteilt werden. Aber man macht es sich zu leicht, wenn man es wirklich auf die individuelle Prädisposition, das sind alles psychisch Kranke, schiebt, sondern man muss halt sehen, dass diese Dynamik, die dahinter steht, die kann theoretisch jeden von uns ergreifen in der einen oder anderen Weise. Das war jetzt ein schönes. Das war echt schönes. Das war ein schönes Abschlussstatement, glaube ich. Vielen, vielen Dank, vielen Sandra. Dank. Das war jetzt. Danke euch. War ein schönes Gespräch. Ja. Und wenn mal was dann. Und wenn wir mal eine Sekte aufmachen wollen, dann rufen wir dich an. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe gehört, du bietest auch Ausräucherungen an, wenn man zum Beispiel energetisch das Haus reinigen will. Kann man dich kontaktieren? Wir sagen jetzt nicht wo, aber man kann es ja auch mit auf geistiger Ebene machen. Man kann Ebene ja machen. Mal auf Facebook einfach nachschauen. Naja, auf Geistbook vielleicht. Auf Geistbook vielleicht einen Kontakt herstellen. Ja. Einfach einen telepathischen. Ja. Ja. Wenn man es dann noch mit dem Handy zusätzlich macht, könnte es funktionieren. Na gut, dann kommt schön durch den Dezember, feiert schön dieses Fest, wo man da irgendwie eine Geburt feiern tut. Und habt Spaß und schaltet das nächste Mal wieder ein und bleibt dran, denn es kommt jetzt nicht nur 2 Stunden lateinamerikanische Musik, was ja wirklich perfekt passt. Danach kommt die beste, also meiner Meinung nach die beste Sendung auf Radio Z. Ich habe sie letztes Mal, es war großartig. Sendeloch, die Sendung für den garantiert schlechten Musikgeschmack, kommt um 22 Uhr bis 24 Uhr. Könnt ihr euch furchtbare Musik anhören, wenn ihr wollt. Also mein Tipp, Redaktionstipp, bleibt am Radio die nächsten 4 Stunden. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und auf, dass euch der Osterhase schöne Sachen bringt. Huldigt dem Messias. Und huldigt dem Messias. Tschüss.